herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast von das Podcast-UFO. Heute zu Gast sind nicht nur Stefan Tizipato und das Synonym für Erfolg Florentin Will, sondern auch Ingrid Wenzel. Herzlich willkommen im das Podcast-UFO. Dankeschön. Wir haben uns mal dazu entschieden, heute aus gegebenem Anlass eine Sonderfolge zu machen und Ingrid Wenzel einzuladen. Eine was? Eine Sonderfolge, ja. Die sich in aktuellen Ereignissen äußern wird. Schön, dass du da bist, Ingrid. Ja, vielen Dank. Ja, immer gerne. Wir haben quasi dich als Expertin eingeladen. Wofür? Ein Sommerloch zu füllen. Ach so. Let's what she said. Nee, man sieht ja, wie du dein Sommerloch gefüllt hast. Du sitzt da wie so ein Echsenmensch, der sich gerade häutet und einfach über die ganzen Beine gebreitet, den ganzen Tag in jedem Meeting, beim Netto, an der Kasse, überall, ständig sich die Haut von den Hautfetzen runterfallen. Was ist passiert, Stefan? Also, ich war im Urlaub. Und leider war das Haus, wo ich war, sehr hoch gelegen, sehr nah an der Sonne gelegen. Es war auch im Süden. Und ich habe mich verbrannt. Sehr schlimm. Konntest du die Sonne anfassen? Am ersten Tag des Urlaubs habe ich mich verbrannt. Ich wollte zu viel. Ich war wie Icarus, glaube ich. Und wollte zu viel, wollte zu nah an die Sonne heran. Und ja, habe ich einen Sonnenbrand davon getragen. Und dann bin ich in die Apotheke am ersten Tag des Urlaubs gefahren. Und der hat gesagt, ja, diese Woche keine Sonne mehr für Sie. Was ein bisschen ärgerlich ist, das sind Sätze, die man nicht am ersten Tag hören will. Und ja, dann war der Urlaub furchtbar. Und jetzt langsam nach dem Urlaub fange ich mich an, mich zu pellen. Und es war so schlimm, dass ich einfach immer so hautfest hinterher ziehe. Aber naja, da müssen wir jetzt alle durch. Das ist besonders für die Menschen im Umkreis nicht so toll. Die wissen immer, wo du bist. Die wissen, wo ich bin. Es tut mir auch sehr leid, dass du das jetzt so ansehen musst, dass du quasi durch mich durchgucken musst. Aber naja, kann ich jetzt nicht machen. Ich war mal auf einem LARP, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Live-Action-Roleplay. Das ist dann, wo sich die absoluten Hardcore-Nerds, die in Pen and Paper Lady Killer noch nicht hart genug war und die einfach sagen würden, okay, bin ich wirklich die größte Jungfrau der Welt und einfach sich mit anderen Jungfrauen messen wollen, die sich dann als Orks und Elfen und Zwerge verkleiden und irgendwo in einem scheiß Bauernhof irgendwie dann mit Schwertern durch die Gegend rennen. Angenommen, alle Jungfrauen kämpfen dann da mit Schwertern gegeneinander. Mhm. Wer überlebt, ist es der coolste noch unter den Jungfrauen oder die größte Jungfrau? Der uncoolste eigentlich. Das heißt, schwer zu sagen. Der gewinnt, dann ist der uncoolste. Auf eine gewisse Art. Und da sind wir dann rumgelaufen und da war es auch sehr heiß und die Sonne hat gebrannt, aber man konnte ja schlecht jetzt irgendwie anfangen, seine Bepanthen Sonnencreme daraus oder keine Ahnung, wie die heißen. Bepanthol oder Bepanthen, du hast genau das Gegenteil. Seine Sonnencreme rauszuholen, weil es passt ja nicht ins Setting. Du kannst jetzt schlecht als Ork durch die Gegend laufen und dann irgendwie mit so einem weißen Punkt auf der Nase dann irgendwie in die Schlacht ziehen. Das funktioniert nicht. Als White Walker vielleicht. Das kann funktionieren, sehr viel Sonnencreme im Gesicht. Aber ansonsten haben wir einfach knallhart die Sonne abbekommen. Und es war und hat sich auch mein gesamtes Gesicht gepellt am nächsten Tag. Und da habe ich gerade einen Zivildienst geleistet und habe mit Kindern gearbeitet. Und kam dann so ein kleines Mädchen in die Zivilstelle rein und hat mich gesehen und hat nur meine Nase gesehen. Und angefangen zu weinen. Du mit deiner Scheißnase. Einfach so mir direkt ins Gesicht. Du mit deiner Scheißnase. Einfach, ja, direkt. Kann man nichts mehr hinterher. Ja, wo man nee, sagt, nichts. Du mit deiner Scheißnase, kannst du mir bitte das Wasser geben? Es kam nichts mehr dahinter, oder was? Ja, genau. Einfach, das ist so impulsiv sind Kinder, die einfach eine Beleidigung anfangen, ohne dass es irgendwo hinführt. Oh, genau. Erstmal 3 Wochen in den einsamen Keller gesperrt, knallhart. Hast du dich schon mal so richtig gepellt, Ingrid? Nee, überhaupt nicht. Also ich war einmal in Brasilien, wo es 40 Grad war und ich habe mich vergessen einzucremen und ich bin nicht verbrannt. Seitdem habe ich gesagt, ich bin unsterblich und habe nie wieder. Das ist unglaublich. Ich habe einen Sonnenbrand bekommen dann in Schweden, da war es 18 Grad. Du hast in Schweden Sonnenbrand bekommen? Ja, da hat es mich dann erwischt. Aber wenn du jetzt die oberste Hautschicht verlierst, du hast ja irgendwie so 3 Hautschichten oder sowas, 4-lagig oder sowas in der Art, wächst dann eine neue Schicht von unten nach oder genau, wächst dann oben drüber nochmal eine neue? Genau, die Frage habe ich auch gestellt. Rückt es quasi auf? Ich glaube nicht, weil die unteren Schichten sind wesentlich anders strukturiert, sind auch dicker teilweise. Und die werden ja nicht sagen, also die haben ja den wesentlich wichtigeren Job, die werden ja nicht sagen, ja, alles klar, ich gebe jemanden auf und muss als aufrücken. Also es wächst, glaube ich, einfach die Schicht nach, die beschädigt ist. Ja, stimmt, vor allem, du kannst ja dann nicht, also du verbrennst ja nicht deinen gesamten Körper, deine gesamte Haut. Und dann können ja nicht teilweise die zweite Schicht zur ersten werden, weil an anderen Stellen würde es dann ja wieder. Es wird halt in dem Moment interessant, wo man sich die Frage stellt, ab wann muss man zum Arzt gehen? Und da gibt es nämlich 3 3 Denkschulen. Es gibt in der Richtung. Nee, es gibt 3 Stufen, mit denen man unterscheidet quasi. Es gibt den Sonnenbrand ersten Grades, das ist normaler. Sonnenbrand zweiten Grades, wo sich dann schon Bläschen bilden. Und Sonnenbrand dritten Grades, wo sich die erste Hautschicht komplett auflöst. Ich weiß nicht genau, was bei mir der Fall ist. 2 und 3, irgendwas dazwischen. Aber ich weiß nicht genau, wo man beim Arzt dann, wenn man zum Arzt gehen sollte. Ist halt echt, glaube ich, richtiger Sonnenbrand ist ganz schön hart. Aber die wichtige Frage ist ja, wird man danach weiß oder bleibt man braun? Das ist ja das. Also hat sich's gelohnt oder nicht? Man hat mir immer gesagt, rot wird braun. Und ich glaube, allgemeine Regel. Als allgemeine Regel. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass ich, also wenn das der Fall wäre, dann wäre ich nächste Woche aber hallo. Da wäre ich aber ganz schön braun, du. Ja, Moment, aber die Haut ist ja weg. Also wie kann die dann rot werden? Oder merkt sich die neue Haut das dann? Wir brauchen eine bessere Haut jetzt. Ich glaube, Haut ist ein sehr schwieriges Thema. Es ist einfach ein sehr undurchforschtes Gebiet. Es war ein bisschen oberflächlich. Wir hätten noch einen Dermatologen einladen können, der hat es besser gemacht. Wir dachten tatsächlich, dass du Dermatologin wärst. Hast du dich denn schon mal im metaphorischen Sinne gepellt? Hast du schon mal eine Lebenswandlung durchgemacht? Bist du schon mal zu einem anderen Menschen geworden? Also ein prägendes Ereignis durch einen Lebensabschnitt, durch einen Menschen, der dich verändert hat? Also vom Saulus zu Paulus. Oder von Paulus zum Saulus, je nachdem. Oder so, ja. Also ich, überrasch mich. Also zu meinen Uni-Zeiten nannte man mich Ingo, das war mein alter Ego, das wilde Ego, und jetzt heiße ich nur noch Ingrid. Also ich glaube, ich bin langweiliger geworden, definitiv. Und ich weiß nicht, ob es am Alter liegt oder weil man irgendwann sagt, das reicht jetzt eigentlich auch. Ja, du hast als Ingo angefangen, dann Inge und jetzt Ingrid. Nee, Ingichen. Ingichen, so nenne ich meine Eltern, aber das muss unter uns. Naja, ist auch egal. Es hört niemand. Das klingt ein bisschen wie so eine Pokémon-Weiterentwicklung. Ingo, Ingrid. Ingrissimo oder so wäre wahrscheinlich dann. Ingretti. Ingretto. Ingrid, ja. wenn es Feuer fängt, ja. Ingrid. Aber du sagst, du sprichst es so aus, als hättest du 2G. Du sagst Ingrid. Oder? Ingrid. Das ist ja eigentlich falsch. Wenn du sagst, da ist ja das G schon verbraucht. Sagst du mir jetzt, wie ich meine? Nein, also manche sagen Ingrid. Ingrid. Nee, aber du hast ja nach dem Ng hast du kein G mehr. Du hast also Ingrid. Ingrid. Ingrid oder Ingrid. Ja, aber Ingrid geht nicht. Also es ist eigentlich. Also ich bin immer die Einzige, die so heißt, ist egal, wie du mich aussprichst. Also ich höre schon, wenn du schon mit Ing anfängst, also du kannst auch England sagen. Ich hör schon drauf, also, weil es kann nur eine geben. Okay, aber es ist ein sehr unüblicher Name für jemanden deiner Generation. Du bist 1996 geboren. Da ist es natürlich sehr unüblich, dass man dann so einen Namen Ingrid trägt. Wie kam es dazu? Ja, müssen wir meine Eltern fragen. Die sind erzkonservative Preußen-Bildungsbürger und die dachten, so ein ordentlicher Name. Es gibt ja diesen Bundespräsidententest, dass du guckst, Ingrid Wenzel könnte das auch Bundespräsidentin sein. Wie funktioniert der Test? Ja, du kannst, willst dein Kind irgendwie Chanel nennen und denkst, Chanel will, könnte das auch Bundespräsidentin Chanel will. Klingt das oder klingt es nicht? Ja. Bundespräsident Stefan Tietze hat heute Morgen. Ist heute Morgen hingefallen. Er ist über seine eigene Haut gefallen. Er ist von einem Klettergerüst gestürzt. Bei der Einweihung eines Kindergartens. Was macht er da drauf? Ja. Naja, gut, aber du weißt ja nicht, wie sich die Bundeskanzler-Trends oder Bundespräsidententrends ändern. Ne? Also in 20 Jahren kann es ja sein, dass man gar nicht mehr vorstellen kann, dass die Bundespräsidentin nicht Chantal heißt. Das stimmt. Ich hoffe, und man dass bei einer Barbara denkt, what? Aber ich muss bei Ingrid immer an so eine toughe skandinavische Wikingerfrau denken. Ja, also ich. Das ist schon öfter zum Verhängnis geworden, meistens. Eine skandinavische Wikingerfrau ist jetzt zum Verhängnis geworden. Da hat man in Hamburg Probleme mit, ne? Richtige Probleme, ja. Nee, hast du schon mal geplündert? Geplündert habe ich schon mal. Aber ich habe. Also die schlimmste Ingrid-Erfahrung war, als ich habe auf dem Kreuzfahrtschiff gejobbt und musste dort Strickkurse geben. Ich kann nicht stricken, aber es hieß in der Bordzeitung, also im Programmheft, stand Stricken mit Ingrid drin. Haben dann irgendwann die Gäste angefangen, dir Strickunterricht zu geben? Oder wie lief das dann? Am Ende hieß es, Ingrid lernt stricken von den Gästen. Also, genau, bringen sie Ingrid stricken bei. Weil du liest diese Bordzeitung, so, da stehen so Highlights, Poolshow, umsonst Kuchenverspeisung und Stricken mit Ingrid. Kuchenverspeisung? Also, keine Ahnung, also das ist ja so ein Highlight. Die große Kuchenverspeisung 2013. Als würden die Kuchen dich verspeisen, was auch ganz geil wäre. So ein riesiger Kuchen. Ein bisschen wie The Purge. So, es gibt eine Nacht, wo die Kuchen dich verspeisen. Ja, und den gesamten Ärger und die Rache eine rauslassen Nacht können. Gibt's keine Gesetze mehr. Ja. Ich glaube, so ist auch die Legende mit der Frau aus der Torte entstanden. Das stimmt, ja. Warst du auch schon mal in der Torte? Also du bist ja, also du hast ja schon viel erlebt in deinem Leben und du hast ja schon als Animateur. Ich war noch nie eine Torte. Du warst auch keine Torte. War noch keine Torte. Aber ist das eigentlich eine echte Torte, in der eine Frau drin ist, oder ist es dann so eine Fake-Torte? Falls ich irgendwann mal das Angebot bekomme, dann muss drinstehen, es ist eine echte Torte. Ich fresse mich ja quasi durch. Ich will ja auch was davon. Aber da ist ja eine echte Torte, also das wird also aber es klebt ja nie was Torte, dran, ne? Ich glaube, da ist eine Art Kastenkonstruktion drin. Aha. So. Und da drum ist eine Torte gebaut, was natürlich mir als alter Verbraucherexperte die Frage stellt, ist es überhaupt toll von diesem Kuchen? Ist eine Mogelpackung. Es ist eine riesen Mogelpackung. Die meiste Zeit ist hohl da drin. Wenn ich gerade eine Frau da drin ist, ist es hohl. Und dann hat man einfach, man erwartet von der Größe des Kuchens, wow, da muss es aber ordentlich Kuchen drin sein. Aber ja. Da ist einfach so ein Kasten drin. Das ist doch auch scheiße. Wenn dann die Frau rauskommt, denkt man, okay, vielleicht war es das wert. Kommt noch die Frau an wahrscheinlich. So viel zum Kuchen. Aber was passiert denn mit der Frau? Warst du schon mal mit so einem Ereignis, wo das passiert ist? Also dann kommt die Frau raus, dann ist es eine Stripperin und gibt es dann erstmal eine 20-minütige Stripshow und dann isst man Kuchen danach. Mich interessiert am meisten, ob man den Kuchen essen darf. Oder isst man den Kuchen während der Stripshow oder wird die dann erst nochmal angeschnitten von ihr oder... Das sind immer so Dinge, so, das ist so, in Filmen sieht man oft so Szenen und wie denkt geht sich das dann, weiter? Ja, was passiert denn dann? So, das ist dann, ja, wie geht's weiter? Ich würde die große Kuchenverspeisung würde ich vorschlagen, aber das, also was mich wundert, dass da sich nichts pellt, so wie bei dir. Also da klebt ja kein Kuchen an der Frau. Ja. Ja. So, und das ist ja auch ein Stück weit schade. Ich habe mal einen großen Kuchen zerstört. Ein Highlights fällt mir das so in meinem Leben. Das klingt so, als hättest ein. Du einen Gegner besiegt. Ich habe mal einen großen Kuchen zerstört. In Level 4. Genau, da mit 4 Anläufen habe ich es geschafft. Da war ich Ingeborg 3000 Kampfmaschine. Ja. Na, ich habe, es war auf einer Hochzeit, es war ein sehr reiches, sehr vermögendes Brautpaar. Die haben wirklich da auf die Kacke gehauen und die hatten eine riesen Hochzeitstorte, die sie kurz angeschnitten haben. Und dann war die Hochzeit vorbei und dann wurde die weggeschmissen. Und dann kam das Personal und wollte diese Torte gerade in so eine große, blaue Plastiktüte nur so reinklatschen. Und dann bin ich so dazwischen gesprungen. Nein! Und hab wirklich mit der Hand nochmal so in die Namen nochmal so reingefasst und das Stück, ja, in meinen, also ach in mich so, rein. Du wolltest so ein Stück abhaben. Ja, du willst alles die Torte für die Torte. Tod bewahren. Na, ja, also Torten wegschmeißen geht gar nicht. Nee. Was ist das für Schweine gewesen? Aber warum wurde die nicht ganz gegessen? Bei der Hochzeit sind noch ganz viele Leute da. Nee, das war repräsentativ. Dann schneidet man ein Stückchen an und dann wollte es auch keiner. Ich weiß es nicht. Mir ist es auch völlig. What? Hey, ich bin mal auf einer Hochzeit und freue mich eigentlich nur auf die Torte. Das ist das und dann wird die. Ist es nur symbolisch oder was? Naja, das war nur so, hier, guck mal, eine große Torte. Ah, das mit dieser Kuchenstripperin, vielleicht war die Idee ursprünglich, dass man sagt, man isst Kuchen von der Stripperin, so als zusätzlicher Gag und da hat dann die Stripperin komplett den Kuchen eingeschmiert, ist hier rausgekommen und da dachte, es wäre so ein riesiges Yeti-Monster, weil niemand die Frau erkannt hat. Ja. Und da hätte man sich auch die Frau sparen können, da hätte es auch irgendwie ein alter Mann machen können, weil du siehst sie ja eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, es muss ja nicht immer eine Stripperin sein. Ach so, okay, ne? Ja. Also da lege ich natürlich auch Wert ich glaube, es geht immer so weiter. Das heißt, erst war die Frau da, von der man ein bisschen Kuchen essen wollte, dann wollte man mal mehr Kuchen haben, hat man dann Kuchen um die Frau gebaut. Ja. Irgendwann will man dann wieder mehr Frauen haben, dann braucht man mehrere Frauen um den Kuchen, um dann da wieder einen Kuchen rauszubauen. Und irgendwann dachte man sich, brauchen wir die Frau wirklich? Und so ist dann der Kuchen entstanden. Der normale Kuchen entstanden. Die Evolution. Am Ende hast du nur so einen Plunder. Wir können ihn auch einfach kleiner machen und uns die Frau sparen. Brilliant. Genau. Oder wir stellen die Frau hinter die Theke mit ganz vielen Kuchen und die verkauft die dann. So Plundertaschen. Ja, aber das ist so das ist die Bäckerei. So weit ist die Welt noch nicht. Ja, weiß nicht. Gibt der Welt noch 10 Jahre. 2080? Ja. Mal gucken. Backt ihr? Seid ihr backaffin? Oder? Nein. Biskuitteig kann ich ganz gut. Okay. Das ist, mit dieser Rolle, da habe ich schon mal ein Desaster erlebt. Die Rolle, ja. Unterheben ist ganz wichtig. Ich war damals im Kochkurs eine Zeit lang mit einem Freund in der Schulzeit, einfach nur aus Spaß, einfach weil es einfach nur lustig war, ohne dass wir wirklich vorhatten, was zu lernen. Und da war dann ganz wichtig der Unterschied zwischen Verrühren und Unterheben. Ja, Unterheben ist weil im Grunde ist es eigentlich dasselbe. Nee. Es ist halt nur so ein bisschen. Es bleibt fluffiger. Schonend, ja. Du versuchst halt, also du würdest halt die Blasen, die drin sind, diese kleinen Luftblasen, würdest du halt zerstören, wenn du das rührst. Ja. Und beim Unterheben bleiben die Luftblasen erhalten und dann wird es schön fluffig. Auf jeden Fall, das kann ich. Biskuit und dann habe ich so Biskuit und dann so ein Blech und dann so ein bisschen Zucker drüber getan und einfach so weggesnackt oder halt die gute alte Rolle. Ja. Ne, aber da musst du dann natürlich wissen, weil. Die Idee von Füllung ist ja so ein bisschen, dass die Füllung besser ist als der Mantel. Ne? Ja. Und das ist bei Biskuitteig, finde ich, schwer. Da ist wirklich eine Füllung zu finden, die besser ist als einfach nur Biskuitteig. Und deswegen habe ich es oft einfach so gegessen, weil ich dann, wenn du dann irgendwie so Sahne und dann so frische Erdbeeren, ist dann oft auch so semi-geil irgendwie und dann süßt du dann die Sahne noch irgendwie. Das ist dann immer so viele Komponenten, wo du am Ende denkst, ach, weißt du, eigentlich hätte ich nur die Torte essen sollen, nicht die Frau. Das mit der Frau war, das war zu weit gedacht, das war zu lange gebrainstormt irgendwie, das war einfach nicht nötig. Und so ist es beim Biskuitteig auch. Okay. Manchmal reichen auch einfache Dinge. Ist es eine, was du dir gerade einredest, weil der Biskuitteig meistens schon weg ist, bevor du überhaupt Gedanken machen kannst darüber, was du da reinmachst? Nee. Nein? Mm-mm. Nee, sicher nicht? Nee. Habe ich über Fotos gesehen. Ja, aber diese diese Tortenböden, diese Biskuit-Tortenböden, oder? Die sind doch auch geil. Die kann man doch auch einfach so essen. Ich habe die immer einfach so gegessen. Bin ich komplett raus. Noch nie gemacht. So, also diese genau, so eingeschweißt sind, diese Tortenböden, so diese, wo man dann so Gelatine, Erdbeerkuchen mitmachen kann. Ja. Ich habe die immer so weggegessen. Ich bin auch kein großer Kuchen-Fan, ehrlich gesagt. Ich glaube, so sind auch nur Frauen entstanden. Ja. Weil irgendwann waren Leute da, die wollten dann die Kuchen nicht mehr haben. Ja, ja. Und dann gab es so aus der Rippe des Mannes erst der Kuchen entstanden und dann die Frau. Genau, ja. Also, wenn man Stefan kriegen will, muss man eher eine Frau vergiften als einen Kuchen. Richtig. Dann kann man ihn treffen, da wo es am härtesten wehtut. Was magst du am liebsten essen? Was magst du am liebsten essen? Ich wollte gerade auf die Frage, was magst du am Leben antworten. Ich dachte mir schon, sehr interessante aber Frage. Magst gut, du, zum weniger interessant. Was gefällt dir an der Liebe am besten? Ist mir so, auf der Zielgerade biege ich nochmal falsch ab in der Frage. Und dann nochmal zweimal falsch. Ich rede gern über Essen tatsächlich. Also ich esse, also wenn ich ein Gericht bis zum Tod essen müsste und ich lebe noch 100 Jahre, dann wären, also wenn ich noch einen Tag lebe, ist egal, aber noch 100 Jahre, dann würde ich indische Linsen essen, jeden Tag. Indische Linsen? Indische Linsen? Ja, aber gut, was sind gut das? Also indische Linsen, Linsen mit indischen Gewürzen auf eine bestimmte Art und Weise zubereitet. Das ist quasi die Spaghetti Bolognese von Indien mit, ja, also jede Familie hat da auch ihr eigenes Rezept. Indische Linsen. Das kennt, habt ihr? Okay, na egal. Da kommen keine Frauen raus. Warst du ja schon mal in Indien? Ich war noch nicht, aber es steht auf der Bucketliste. Ja? Was fasziniert dich an Indien? Nee. Das Essen. Ja, also ich kenne, natürlich kann man auch sagen, oh, ich interessiere mich für die Geschichte und die Kultur und Hinduismus. Ja, das aber, interessiert ja keinen. Aber ich finde indisches Essen auch sehr geil. Indisches Essen war, das war so ein Pell-Moment, wo ich gemerkt habe, ach was, es gibt nicht nur Pellkartoffeln, wow. Ein kann Inder steckt genau. In der raus will, ja. Aber indisches Essen definiert sich doch nur durch die Dinge außenrum. Also das sind normale Gerichte und dann entscheidet man sich, ganz fancy Sachen zu machen, weil man hat Gewürze drauf oder man macht so eine Marinade drum, dieses Tikka-Zeugs. Ja, was ich in der indischen Küche so interessant finde, ist, dass die es ziemlich verstanden haben, süß und herb zu kombinieren. Ich bin ein großer Fan von der Kombination, also auch so Schnitzel mit Preiselbeeren, immer richtig geil, so diese Kombination süß und deftig. Und da, finde ich, machen die indischen Menschen, die Indianer, machen das dann schon sehr gut, weil sie dann auch zum Beispiel auch so Minzsoße haben und so süße Sachen und so dieser Joghurt ist ja auch viel dabei bei indischen Gerichten und dann auch sind oft Zitronen und Orangen mit in den Gerichten drin, mit in dem Curry und so. Das finde ich richtig geil. Das ist mein Mitbewohner und ich machen das immer. Wir bestellen uns immer indisches Essen und schauen YouTube-Videos den ganzen Abend und das ist sehr schön. Auch dieses Fladenbrot mit dem Knoblauch und so, das ist, das und ist toll. Und Papadom, so diese ganz Garlic dünnen, Namen, ja. Knusprigen Dinge, richtig gut. Hattet ihr schon mal indische Pizza? Nee, was ist das? Quasi dein Chicken Tikka-Kram, nur auf einer Pizza. Also statt, es ist, ja, es ist genauso geil, wie es klingt. Das ist nicht schlecht. Aber die Amerikaner haben es ein bisschen vercheckt, ne? Weil da heißt es ja wirklich Indien. Also die sind ja wirklich nach Amerika, also die irgendein Volk sind nach Amerika gefahren, haben dann da entdeckt, okay, wirklich? Wir sind Leute. Dann haben die Indians genannt, obwohl sie genau wussten, dass sie nicht gerade in Indien sind. Und diesen Fehler haben sie nie korrigiert. Das stimmt, das mit dem Korrigieren. Das die haben es nie korrigiert. Ja. Aber wie heißen denn Inder eigentlich? Ja, das sind Indians auch. Und Indianer? Indians. Die haben es nie korrigiert. Genauso, ja. Ja, die dachten, irgendein Trottel dachte, wir sind in Indien, Leute. Ja, das ist Scheiße. Mir schon klar, aber heute heißen die Native Indians, ne, wenn du Indianer benennen willst. Kann aber warum sagen denn wir auch Indianer? Also weil wir den Fehler, also wir haben, ob die haben den Fehler erkannt, nicht korrigiert, komplett ignoriert und wir haben es einfach auch adaptiert. Aber gab es denn irgendeine Umstellung? Weil ich meine, die Amerikaner haben gesagt, ja, wir haben Indien gefunden und das haben wir die Deutschen wahrscheinlich auch mitbekommen irgendwie. Und dann gesagt, das ist Indien. Und dann sagen aber wir noch halt Inder dazu. Die hätten sich echt ein neues Wort einfallen lassen können. Aber das ist, ich glaube. Aber wie kannst du denn wissen, dass es Indien gibt, bevor du es entdeckt hast? Du kannst ja nicht suchen, was die du noch nicht Indien kennst. Die haben Indien doch nicht vor Amerika entdeckt. Ja, aber die haben Indien klar. Gesucht. Wie kann man in Indien suchen, wenn man nicht weiß, wo es ist? Wenn es nicht weiß, dass es gibt. Es ist wie Narnia. Ich suche auch lass Narnia sie einfach und ich weiß nicht, was es gibt. Ich könnte es auflösen, aber ich lasse sie jetzt einfach. Ach geil, okay. Also die wollen nicht mal. Moment, aber die haben schon von Indien gehört und sagt, oh geil, da fahren wir hin. Lass uns einfach mal hier nach Westen fahren, bis irgendwas kommt. Das wird dann schon Indien sein. Man kannte aber ja. Aber wie haben die von Indien mitbekommen? So, und dann so, haben wir jemanden sitzen, der die Antwort weiß. Ich habe ein Land gefunden, Indien. Und dann gefragt, ja ich habe alles leider vergessen nachzufragen, wo es war, diesem einen Menschen, der von Indien weiß. Deswegen fahren wir einfach mal irgendwo hin. Okay, die Antwort kommt jetzt. Nach einer kurzen Werbung. Jetzt. Kannst du nochmal schnell googeln? Ich weiß, nee, also der Seeweg nach Indien wäre ja schon lange bekannt. Also, ja, die wollten nur einen kürzeren finden. Man dachte, man kann, wenn man andersrum fährt, vielleicht auch nochmal dahin kommen. Und dann kommt man tatsächlich irgendwo hin und denkt sich, ah stimmt, das muss ja Indien sein. Merkt relativ schnell, dass es nicht, will aber das Wort, was man sich für die Indianer ausgedacht hat, nicht nochmal korrigieren. Aber warum haben die das nicht verstanden? Also wenn die Indien schon kannten und wussten, wie die Leute aussehen, wussten, wie die sprechen, wussten, welche Währung die haben, welche Kleidung die essen, warum haben die dann, als sie in Amerika angekommen sind, nicht sofort gemerkt, Moment, Federn auf dem Kopf, die haben kein Headset auf dem Ohr, kein Tech Support. Ja. Das ist das Wort, das ich mir Boom. Aufgeregt habe. Das ist genau. Haben keine Ahnung von IT, wäre meine gewesen. Und dann, ach man, dann nennen wir die nicht Indiens. Das sind keine Inder. Ja. Warum haben die das nicht gemerkt? Das war doch hier Columbo, oder? Der Depp wieder. Erst macht er unser Vorabendprogramm kaputt. Nicht, Ingrid, das stimmt auch nicht genau. Das war auch nicht hier Columbo. Sondern Polo oder was? Es war einer von. Ich weiß nicht genau. Das weiß man nämlich nicht genau, wer Amerika entdeckt hat. Weil die Wikinger haben nämlich zuerst Amerika entdeckt. Ja, die Wikinger, das interessiert mich ja nicht. Mhm. Die können sie alles sagen. Ja, wir haben das vor euch entdeckt, aber haben es niemandem gesagt. Das behaupten ja, nicht die Wikinger. Das behaupten schon Forscher. Man hat ja nicht einen überlebenden Wikinger gefragt, was der davon hält, von der ganzen Sache. Auf dem Lab, nein. Mhm. Na, okay. Alles gut. Klar. Schön. Wollen wir zur Unwissenheit mal wieder zur Ingrid überleiten? Komm, das ist eine schwere Überleitung. Ich habe gar nichts gehört, ich habe euch einfach nur reden lassen und habe genossen. Wie gesagt, Ingrid, Wikingerbraut ist meine erste Assoziation. Ja. Du hast ja was Kriegerisches in dir und an dir. Wo kommt das her? Ja, muss man, das ist ja so eine Grundsatzfrage. Ist der Mensch von gut aus, nein, das von Grund auf gut oder böse oder aggressiv, ja, Wolf, ne, die ganzen Stichpunkte. Aber ich glaube, also ich wusste es ja selber immer nie, dass ich sowas Kriegerisches habe. Das kam ja erst, das merkt man ja erst, wenn andere halt nicht so sind. Also es war ja, du spielst bestimmt auf meine Bundeswehrzeit an. Mhm. Und vielleicht, wo hast du gemerkt, dass du zum Töten geboren wurdest? Also als du deinen ersten Fuchs erwürgt hast oder wo war das? Oder als du mit der AK-47 erstmal ordentlich da eben nicht. Ich dachte immer, ich wäre nett. Und dann sagen alle meine Freunde, die bei der Musterung waren. Nee, du bist nicht nett. Sagen, ja, gut. Das auch, aber nach dem Motto, also wir passen da nicht hin, aber dich, Ingo, dich würden sie. Du passt da hin. Und da habe ich erst gemerkt. Moment, deine Freunde haben dir gesagt, dass du zur Bundeswehr gehen sollst, weil du nicht nett bist. Nee, weil ich, also O-Ton war, du bist doch so dominant. Du bist doch so alpha. Also geh zu dem Verein, wo man sich primär unterordnen muss. Was ist das für eine Logik? Das ist seltsam. Ja, mit dem Ziel, nach oben zu kommen irgendwie. Ach so, ne? Ja, also gut. Man kann sich ja auch ein Leben lang da verpflichten, in der Hoffnung, dass man dann irgendwann. Aber wenn wir jetzt, der Dritte Weltkrieg ausbricht, dann wirst du schon wahrscheinlich eingezogen. Ich bin keine Reservistin. Ja, aber also, man weiß schon, dass du es drauf hast. Wenn es brennt, noch. Dann werden sie sich natürlich bei mir melden. Dann werden sie fragen, komm. Wir brauchen Ingo. Das heißt, du wurdest dann gemustert. Es gibt ja, also ich wurde auch gemustert in die legendäre Musterung, der Moment, vor dem alle Angst haben, wo dir der Arzt dann an den Hoden greift und dich auffordert zu husten. Gibt es da ein weibliches Äquivalent dazu? Da musst du eine Ingo. Frau fragen. Nee, gibt's nicht. Nee, gar nicht? Nee, da gab es keinen in erinnerungsbleibenden Moment. Komisch. Gott sei Dank musste ich das nicht mehr machen. Wurde abgeschafft. Ich war der letzte Jahrgang, der das machen musste. Ich habe es freiwillig gemacht, so kann es gehen. Crazy. Und dann, wie ist es, Menschen in die Augen zu schauen und den Abzug zu drücken? Langsam das Leben in seinen Augen erlöschen zu sehen? Cool, wenn es nur auf dem Bildschirm ist. Mhm. Aber ihr habt viel Counter-Strike gespielt, ne? Und FIFA. Nee, ich liebe FIFA. Genau, FIFA. ich bin GTA, bin ich. Okay, also du hast dann irgendwie Counter-Strike aufgehört, war ich mein Ding, ja. Genau, Soldatin zu sein, keinen Bock mehr. Ich hab Grundwehrdienst gemacht, ich war auf der Gorch Fock noch eine kleine Segeltour gemacht. Ernsthaft? Und, ja. Krass, aber da gab es diese berühmten Übergriffe, oder nicht? Ja, das war Zweiter Weltkrieg, meinst du? Ja. Nee, aber Moment mal. Wie, du warst da Matrosin, oder was? Genau, ja. Das gehört das zur Also keine Soldatin, also keine Infanterieklasse, oder gehört das, nicht muss man Marine, erst mal so eine Marine. Standardausbildung? Ach, Marine war ich natürlich. Ja, Mensch, sag das doch. Wir haben eine schöne Marina hier an Bord. Und dann sagst du das nicht, du alter Seebär. Mensch, ich komm doch auf, ich bin auch eine alte Wasserratte, du. Was machst du, paddeln? Also, du warst dann die Gorch Fock ist ja nicht groß, oder? Also das ist ja, nee. Oder muss da jeder... Ja, für ein Segelschiff ist es schon sehr groß. Ja gut, aber jetzt nicht. Aber muss da jeder Seemann muss einmal auf der Gorch Fock? Nee, nee. Es kommt drauf an, welche Laufbahn du einschlägst. Und ein paar Laufbahnen, da ist das obligatorisch. Es gab auch ein paar, die haben so Austauschoffiziere aus anderen Ländern, die haben das so als Geschenk bekommen und haben dann die ganze Zeit gekotzt. Also, das ist entweder Bestrafung oder Geschenk. Ja. Und was war es für dich? Ah, das war ein Geschenk, das war großartig. Und was sind die krassesten Sachen, die du da erlebt hast auf der Gulf Fork? Das ist doch bestimmt heftig, was du da erlebst. Also, ich meine, das ist ein Schiff, was die ganze Zeit rumfährt, was die großen Segeln hat. Und dann ziehst du dann kannst du die Piratenflagge hissen und dann loslegen da. Das ist doch der Traum eines jeden Menschen. Also ich glaube, dass viele andere Rekruten mir widersprechen würden, weil es für sie halt eine anstrengende und eine furchtbare Zeit war. Ich fand es großartig. Unter dir sind tausende von Kilometern. Es ist nur Wasser. Es ist so dieses schwarze Nichts. Es ist nachts über dir nur die Sterne. Es ist kein Motor. Es ist kein Geräusch. Du rennst nach oben auf das Segel, um das Segel einzuholen oder zu hissen. Es windet und über dir nur Sterne. Also ich habe sowas noch nie wieder erlebt. Es ist... Ja, dafür hat sich das gelohnt. Das ist cool. Ja. Und was macht man dann? Man fährt dann nur durch die Gegend, also zwischen Herfen hin und her durch den ganzen Gegend Tag. Und eroberst dann kleinere Handelsschiffe mit Kanonen. Aber hat die auch Bewaffnung, Gulf Fork? Ja, Haiabwehr. Ja. Und erklär, geh da mal bitte näher drauf ein. Du kannst nicht einfach Haiabwehr sagen und dann zum nächsten Thema hoffentlich überleiten aber, wollen. Das ist ein Riesenschiff, warum auch das eine Haiabwehr? Es ist ein Kriegsschiff offiziell, glaube ich. Kann sein, dass sie jetzt geändert haben. Ich bin noch im Stand von vor ein paar Jahren, als ich da war, als Kapitän Schatz da war. Ja, aber. Ja, was heißt denn Haiabwehr? Haiabwehr, wenn du reinfällst und da ist ein Hai, keine Ahnung. Also es gibt Waffen. Ja, aber es ist so eine Kanone, die dir direkt aufs Wasser zieht. Das ist nicht oder so was, eine Plop, so eine Kanone. Ich weiß nicht genau, was für Waffen an Bord sind, aber wir haben Waffen. Also, ja. Ich weiß, dass manche Schusstraining an Bord gemacht haben. Also wenn ein Hai angreift, dann holt jemand irgendwie seinen Karabiner aus dem Schrank und schießt dann auf den Hai, oder was? Der Hai greift das Schiff nicht an, aber falls... Oder haben die so eine Frisbee und dann fängt der Hai das oder so, bringt der Hai das zurück? Ach, falls jemand über Bord ja, geht und ja, hat sie doch gerade gesagt. Ja, ich war immer noch... Ich stell mir vor, dass die so große Stacheln haben oder so an der du Seite. Du hast ein Hai-T-Shirt angezogen, also eine Haikappe auf. Ja. Du musst ja immer zuhören dabei. Du bist so ein Star bist. Also die Gulf Fork hat auch Indien entdeckt und wurde von einem großen Oktopus angegriffen. Aber was sagt man, wenn eine Frau über Bord fällt? Sagt man dann Frau über Bord? Das weiß ich nicht. Oder auch Mann über Bord? Oder was sagt man dann? Ich glaube, in dem Moment würde ich sogar meine ganzen feministischen Prinzipien nach hinten stecken und einfach irgendwas brüllen. Wenzel über Bord, damit jemand weiß, da ist was passiert. Du stehst hier, also es muss doch immer jemand da stehen und gucken. Hatte der Kapitän ein Holzbein? Ich weiß es nicht. Eine Augenklappe? Nee, aber... Papagei? Ein... Ein Wiederhaken. Und welche Position hattest du? Ganz unten. Aber welchen Titel? Ich glaube, war ich schon Gefreite oder war ich glaube, ich war noch Matrose. Also, ja. Ach, man ist dann Gefreite statt Gefreiter, oder wie? Ich glaube schon, ja. Also du bist dann Gefreite Wenzel. Genau. Und dann Gefreite zur See, ja. Und gibt es dann auch so Oberste? Also statt Oberst oder so? Also ist dann die Name Oberstin. Hauptfrau oder was? Also es ist zum Beispiel Frau Leutnant. Zum Beispiel, ja. Ne, Frau und Hauptfrau oder Frau Hauptmann? Ich glaube, es ist Frau Hauptmann, aber es bevor ja, jetzt das Falsche sage... Diese ganzen Begriffe sind überhaupt gar nicht für eine so eine Gender-Sache ausgelegt. Er ist auch verrückt, dass ich meine, in der millionenalte Kriegsführungsgeschichte der Menschheit ist das jetzt die erste Generation, wo Frauen auch mitmachen dürfen. Also mal abgesehen von Sowjetunion Amazonen und so Ausnahmefallen und vielleicht bestimmt antike Amazonengedönse oder sowas. Aber die erste Generation, wo man sagt, ach stimmt, dieses uralte System... Wir lassen einfach mal Frauen ran. Schon verrückt, ne? Die einzige Generation der Menschheitsgeschichte, wo das passiert, überhaupt. Ja. Erleben wir mit. Ja, ich glaube, das ist die erste Generation an Frauen, die mitkämpfen darf. Ja, schön. Aber jetzt ist das normal. In 10.000 Jahren wird man sagen, ja, ist völlig normal. In 10.000 Jahren kämpfen nur Frauen, glaube ich. Aber man kann schon mit einem Segelschiff auch in alle Richtungen fahren, egal wie der Wind weht, oder? Da gibt es dann so Zickzack-Techniken und so, dass man dann auch gegen den Wind vorankommt, oder wie ist das? Ja, also man kommt schon irgendwie hin, genau, wie du schon sagst, mit Zickzack. Das ist natürlich auch die Frage, aber will ich jetzt... Aber die haben schon auch einen Motor, ne? Ja, ja, genau, so einlaufen, auslaufen, man versucht so lange wie möglich den Motor nicht zu benutzen, aber ja. Weil es auch cooler ist, ja, das ne? Das ist ja lame. Das auch einparken, aus, mittlerweile wird das immer noch mit diesem Bugstrahlruder gemacht. Aber hat man da nicht Angst so aus dem Schiff? Also dann wirklich, dir kann niemand helfen, wenn das jetzt untergeht, hast du verloren. Ich habe Angst vor Wasser auch. Ich habe Angst vor Wasser eigentlich. Ja. Deswegen, also für mich war das war schon wieder so ein Pell-Moment auf jeden Fall. Ja. Können wir aufhören, bitte überhaupt das Wort nochmal benutzen? Auch das ist so ein schlimmes Wort, pellen. Ja, das hast du eingeführt. Ich hätte einfach pellen. Sich häuten gesagt, aber pellen. Sich häuten finde ich aber auch nicht wirklich besser. Ja, aber du häutest dich halt nun mal. Ich pelle mich. Warum häuten sich manche Tiere und andere nicht? Warum häuten sich Katzen nicht? Dass dann einfach so ein Pelz auf dem Boden in der Diele liegt. Und dann einfach die Katze. Ich habe überlegt, ich habe mich wirklich doll gepellt, ob man einfach, ob ich so ein zweites Ich erschaffen kann neben mir. Mhm. Wie so eine Vogelspinne. Die sich selber ausstopfen. Genau, mich selber genau. Und dann einfach hier zur Arbeit, dann morgens hinkommen, mein zweites Ich hinsetzen. Ja. Dann einfach so einen Motor am Kiefer befestigen, dass ich immer rede. Irgendwie. Und dann das ist ganz schnell. Und dann mit dem Car2Go wieder wegfahren und dann gucken, was passiert. Ja. Wie Beffern ankommt bei den Leuten. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Podcast-Hörer, UFO-Hörer würden viel Geld dafür zahlen. Für diesen Beffern. Für diese perfekte Nachbildung von dir. Jo. Jetzt haben wir gar nicht über Comedy geredet. Aber jetzt haben wir gar nicht über Comedy geredet. Schade. Du bist ja Comedian. Aber was kann man von dir sehen? Ich bin Stand-Up-Comedian. Ich habe schon ewig nichts mehr hochgeladen. Einfach, weil ich versucht habe, jetzt immer in kleinen Shows besser zu werden, kann man sagen. Ja. Aber was sind so... Also versuchst du schon, Deutschland zu revolutionieren? Versuchst du, Deutschland zu infiltrieren und neu aufzubauen von innen heraus, ein neues Comedy-Bewusstsein? Oder gehst du da ganz liberal dran, sagst einfach, ich mach meinen Scheiß und will da gar nicht so ideologisch dran gehen? Also ich glaube, jeder Stand-Up-Comedian muss auf seinen Kram gucken und in seinem Tempo nach vorne kommen. Aber ich glaube schon, dass so unterschwellig bei allen Stand-Up-Comedians, die jetzt so heranwachsen, schon dieser Wunsch besteht, Deutschland wie so ein Entwicklungsland neu aufzubauen. Hast du das Gefühl, dass Deutschland gerade so einen neuen Wind bekommt, auch so aus Amerika, dass immer Leute hier hinkommen, die auch hier auf Englisch Stand-Up machen? Nee, hey, Bill Burr kommt nach Köln jetzt im August, oder? Ja, Hammer. Genau, und Louis C.K. kommt nach Amsterdam, quasi Großdeutschland. Ja. Aber glaubst du, hast du das Gefühl, dass hier gerade so ein bisschen so ein Aufwind entsteht? Also ich denke schon, dass so unsere Generation, die jüngere Generation, sehr viel Netflix und Co. konsumiert und dadurch immer lustiger wird. So wie diese Öffnung von Japan, wo die endlich gesagt haben, komm, wir gucken uns erstmal, was andere Länder machen an. Ja, ich glaube schon, oder? Was also den Anker lichten und dann ordentlich. Ihr seid ja auch USA-Fans, oder? Volle Kraft Backboard. Volle Kraft, ja, auf jeden Fall sind wir USA. Also ich finde es auch immer falsch zu sagen, oh, in den USA ist alles besser und wir Deutschen, wir sind nicht lustig. Das stimmt ja überhaupt nicht. Aber generell zu gucken, so wie, wo machen das eigentlich andere Leute noch besser, ist kein falscher Ansatz. Ja. Aber ich habe gemerkt, in manchen Situationen finde ich Comedy auch unangebracht. Als ich nämlich zurückgeflogen bin von meiner Sonnenbrandinsel, bin ich geflogen. Und dann konnten wir irgendwie nicht starten, aus irgendeinem Grund. Und dann kam der Kapitän, ein unfassbar lustiger Vogel, kam dann halt an dieses Walkie-Talkie-Gerät, hat sich vorne in die Kabine gestellt und dann einfach 10 Minuten Stand-Up gemacht. Aber, echt? Wo ich mir auch dachte, also je lustiger er wurde, desto mehr dachte ich mir, bitte fliegt das Flugzeug einfach nicht. Ja, du denkst dir, wie viele Kompetenzen spart er jetzt bei seinem Pilot sein? Richtig. Ein? So, je besser er Stand-Up-Comedian sind, desto schlechter muss er als Pilot sein. Du, ich dachte mir auch, endlich Kompetenz. War's gut? Er war ein bisschen abgefahren. Er hat die ganze Zeit auch so gesagt, dann waren wir oben und wir haben jetzt unsere herrliche Reiseflughöhe erreicht und es ist ein bisschen, ist minus 70 Grad, wir haben die Biergärten mehr zugelassen. Und so ein Scheiß. Die ganze Zeit nur. Aber das ist bei dieses Niveau, was er komplett durchgezogen hat. Ich dachte, solche Witze gibt es vielleicht 3 Stück. Er hat bestimmt 50 erzählt während des Fluges. Er hat auch nicht eine Durchsage gemacht, als die Reiseflughöhe erreicht war, sondern irgendwie alle 10 Minuten und so. Es war wirklich immer auch ein bisschen anstrengend, weil auch der Film immer unterbrochen wird und so, wenn halt diese Borddurchsagen kommen. Und alle waren schon irgendwann angepisst. Die mega laut Liste sehen. Können wir einfach weiterfliegen? Mann, ey. Aber es waren alle lustig. Okay. Auch die Stewardessen waren lustig. Und da habe ich mich irgendwann gefragt, so, ist das hier echt? Fliegen wir gerade wirklich? Comedy-Flugzeug? Also? Das war wirklich Comedy-Flugzeug. Comedy Air Berlin war das. Ganz, ganz strange, ganz strange Flug. Und da habe ich auch so gedacht, da kam noch so das deutsche Bewusstsein in mir durch. Comedy gehört nicht irgendwo hin, wo es nicht eigentlich vorgesehen ist, wurde für. Weil man hat irgendwie dann das Gefühl, irgendwas ist gerade schief, irgendwas läuft gerade, ich träume mich, was ist das gerade? Ja, Lachen bringt einen aus der Fassung, ne? Also viele haben ja Angst vorm Lachen, weil es ja was. Mhm. Hast du Angst vorm Lachen und Wasser? Ich habe Angst vorm Lachen und Wasser. Und deswegen hast du dich in beides gestürzt quasi. Deswegen, man muss seine Ängste mal begegnen. Nee, also ich finde, Comedy-Kontext, ich finde es schlimm, wenn Leute nie lustig sein können, aber ich finde es noch schlimmer, wenn Leute nie ernst sein können, ganz klar. Okay, das war, glaube ich, eine unterschiedliche Kritik an uns. Habe ich müssen wahrgenommen. Warum? Wir haben über sehr viele ernste Themen gesprochen. Wir haben über Krieg gesprochen, wir haben über Krebs gesprochen, Krebs gesprochen, Hitler gesprochen. Schon sehr Hitler, auch. Über Marco Polo haben wir gesprochen, Kinder. Frauen. Aus Für Torten. Mich war alles dabei eigentlich. Willst du noch was ansprechen? Du kannst hier Leute erreichen, du kannst hier was bewegen. Kannst du mich grüßen, wenn du möchtest. Endlich hört mir mal jemand zu. Ja, nee, alles gut. Nee, danke für eure Zeit. Ja, schön. Klar, immer gerne. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, liebe Ingrid. Ingrid Wenzel. Und wir heben, weil wir ein UFO sind, heben wir immer ab. 3, 2, 1.